Hallo liebe Detektiv-Conan-Fans, hier spricht Ranmarie, aber eigentlich bin ich Juliana Jacobite. Wir sind hier im Synchronstudio und nehmen gerade den neuen Film auf. Und gemeinsam mit Conan News bin ich hier im Studio. So, war zwar ein kleiner Versprecher, aber ist nicht so schlimm. Und ihr hört mich ab September im neuen 20. Film von Detektiv Conan. Liebe Grüße und bis dahin, eure Juliana Jacobite. Tschüss! Hallo und herzlich willkommen zum 7. News-Podcast im Jahr 2017. Ihr kennt das Ganze. Wir haben wieder die News des letzten Monats für euch. Das war logischerweise der Juni 2017. Und ich stelle die News heute nicht alleine vor, denn mit dabei ist auch unser Stargast. Hallo Kevin. Hallo, hallo. Mit dabei ist auch Johannes. Hallo Johannes. Hallo, auch mal wieder da. Ich begrüße Bianca. Hallo Bianca. Jo, hi. Und hallo Olli. Einen wunderschönen guten Tag. Mit dabei ist auch zuletzt Lasse. Hallo Lasse, vollen Runde heute. Konnichiwa. Wunderbar, gut. Dann starten wir direkt durch mit den News aus dem letzten Monat. Und da zunächst der Hinweis, dass wir einen weiteren Conancast veröffentlicht haben. Das war ein Themenpodcast mal wieder. Der Themenpodcast Nummer 106 war das, rund um die Synchronisation von... Der war übrigens gut, der war gut. Detektiv Conan, was da im Anime so auf sich hat. Wie in Japan synchronisiert wird, wie in Deutschland synchronisiert wird, was es für Sprecherwechsel gab und so weiter und so fort. Wenn dich das interessiert, könnt ihr gerne mal reinhören. Wenn euch das nicht interessiert, könnt ihr auch gerne mal reinhören, um da ein bisschen Informationen zu bekommen. Und Interesse aufzubauen. Ja, genau, denn wie Kevin schon sagt, ist es wirklich sehr interessant und informativ geworden. Ja. Also da unbedingt mal reinhören. Zudem noch der Hinweis, wir waren auf der Dokumi 2017. Da hatten wir einen kleinen Detektiv Conan Rätselspaß für euch mit dabei. Falls ihr auf der Dokumi wart, wisst ihr das. Falls ihr die News gelesen habt, wisst ihr es auch. Falls ihr das nicht getan habt und nicht da wart, wird euch jetzt Kevin kurz erzählen, was da so los war. Ja, genau. Nämlich war ja am 3. und 4. Juni die Dokumi in Düsseldorf. Philipp, Olli und ich waren ja da und haben da auch schön Flyer und Kugelschreiber verteilt. Diese Flyer waren aber keine gewöhnlichen Flyer, sondern Gewinnspielkärtchen. Es ging nämlich um, jetzt kann man es verraten, das Gewinnspiel ist vorbei, Curaçao. Und wer die richtige Antwort wusste, also die richtige Antwort war übrigens Curaçao, der konnte gewinnen, nämlich unter anderem Filme, Mangas und Episodenboxen zu, natürlich Detektiv Conan. Und wer da mitgemacht hat, hat vielleicht auch gewonnen. Vielleicht haben wir ein paar Gewinner hier, die gerade den Cast anhören. Gerne in die Kommentare schreiben. Ja, herzlichen Glückwunsch nochmal. Gewinner. Aber auch die, die verloren haben, dürfen noch einmal ihren Frust rauslassen und uns beleidigen. Nein, bitte nicht. Das macht okay, nicht. Dann fange ich gleich mal an. Was? Ich hab nämlich nicht mitverteilt. Oh. Ich durfte beim Gewinnspiel mitmachen. Oh. Hab auch Samstag und Sonntag mitgemacht. Aber... Oh. Nicht gewonnen, vielleicht auch besser so, das käme ja jetzt auch komisch, wenn es dann heißt, hat jemand von Conancast gewonnen, deshalb herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner. Genau, wir hatten schöne Zeit, denke ich, vor allem der Sonntag, also da war das Interesse wirklich gigantisch am Gewinnspiel, so habe ich das jedenfalls aufgenommen und es hat viel Spaß gemacht. Danke an Kase für die Kooperation und auch für die Bereitstellung aller Gewinne, also wir haben da ja wir sind ja fein rausgekommen, ne? Ja, genau. Ja, absolut. Ja, man musste eine kleine Schnitzeljagd über die Dokumi machen, um halt das Lösungswort zu bekommen. Wie Kevin schon sagte, Curaçao. Gefragt war nach Conans Gegenspielerin in Film 20. Wer uns hier fleißig hört und wer im Conan-Wiki bis unterwegs ist, der weiß das vielleicht auch so. Aber ansonsten also, musste man... Also wer es wusste, konnte auch auf die Schnitzeljagd verzichten. Genau. Ansonsten drei Stände besuchen, das war auch machbar. Und als Hauptpreis winkten 5 Conan-Filme nach Wahl. Also... Wer da nicht mitgemacht hat, ist selber schuld. Und ja, vielen Dank nochmal an Kase, dass wir das machen durften. Wirklich grandios. Und auch vielen Dank für die Bereitstellung der Gewinne. War wirklich super. Und ja, vielleicht bietet sich sowas ja nochmal wieder an. Wer weiß, wer weiß. Ja, gerne. Wurde auf jeden Fall sehr gut aufgenommen. Bitte, bitte. Ich möchte aber vor allem nochmal die Kugelschreiber ins Rampenlicht rücken. Die Idee davon hat ja Philipp zu verändern. Ne? Zu Philipp, also, Lobs. Danke. Finde ich immer noch großartig. So hat also jeder Verlierer trotzdem gewonnen. Und wer gewonnen hat, der hat eben doppelt gewonnen. Toll! Meine Güte, was es alles gab. Ja. Ach ja. Ja, gut, dann machen wir direkt weiter mit dem Anime in Deutschland. Da gibt's ja auch einiges zu berichten. Wir beginnen mit ProSieben Max, wo Detective Conan ja weiterhin läuft. Und ab diesem Monat läuft Detective Conan auch im Doppelpack, nämlich ab dem 11. Juli, dem Dienstag wohlgemerkt. Am Montag, dem 10. Juli, läuft Detective Conan noch mit einer Folge bis dahin. Und dann ab dem Dienstag, 11. Juli, läuft Detective Conan mit Doppelfolgen, aber schon früher. Es geht jetzt um 18 Uhr los offiziell. Ich sag mal 17.50 Uhr einschalten ist immer ganz ratsam, denn manchmal starten sie 18 Uhr, 17.55 Uhr. Also wer 17.50 Uhr einschaltet, der ist gut beraten. Da läuft ja vorher auch noch einiges an Anime, vielleicht schaut man das auch. Und dann halt eine Doppelfolge bis 18.50 Uhr. Dann läuft auf dem alten Detective Conan Sendeplatz One Piece, soweit ich weiß, mit einer Folge noch. Also das kann man sich auch gerne mal anschauen. Ja, und dann natürlich auch zwei Wiederholungen pro Tag. Ich weiß gar nicht, wann die laufen. Ich glaube auch so 14, 15 Uhr weiterhin. Also sind wir dann mit doppelter Power dabei ab dem 11. Juli und kommen dann auch schnell durch mit den 333 Folgen. Mal sehen, wann wir dann da durch sind, rechnerisch, und vor allem, was dann danach kommt. Das ist ja auch die große Frage. Ich finde das toll, die Quoten sind gut, sie sind nicht stabil. Das merken viele. Das liegt aber auch daran natürlich, weil es ja so wenig erstens Quotenboxen gibt, installierte, und zweitens, weil Anime jetzt natürlich ein Nischenmarkt ist. Ne? Also ich meine, da ist es immer etwas schwieriger, genau vorherzusagen, wie viele denn wirklich eingeschaltet haben. Von daher wird es immer eine relativ große Schwankung geben, sodass ja auch One Piece mal deutlich mehr Zuschauer hat, mal hat Conan, also in Relation, deutlich mehr Zuschauer als One Piece. Das wird ja immer so sein. Von daher denke ich, muss man da auch mit dem Daumen ein bisschen abschätzen und sagen, insgesamt tolle Quoten und auch tolle Idee. Finde ich super. Ich denke aber, dass es jetzt wieder so ein bisschen besser wird, weil damals auf RTL 2 war es ja so, dass Anime da zwar auch insgesamt nicht die beliebtesten Serien in Deutschland waren, aber doch schon größer waren, und ProSieben Max holt uns das jetzt Gott sei Dank wieder. Und über zwei Folgen Conan wäre ich auch damals, genau wie ich das heute bin, sehr dankbar. Ich frage mich nur, also es gibt jetzt so zwei Dinge, die passieren können. Entweder die wollen uns schneller loswerden und eine andere Serie einbauen, oder aber die wollen die ganzen Folgen schneller durchbringen und dann nochmal wiederholen, weil es halt so gut läuft und sie unsere Einschaltquoten brauchen. Wer weiß, wer weiß. Wenn Punkt 2 bei dir zutreffen würde, dann bräuchten wir dann gar nicht schneller machen. Denn wenn es gut läuft, läuft's gut, dann kannst du so lange wie möglich laufen. Dann ist es ja besser, das länger rauszuschieben, wenn es gut läuft. Ja, aber wenn zwei Folgen davon am Tag laufen, haben sie ja quasi dann noch mehr Einschaltquoten, und dadurch, ja, könnte das mit den Werbeeinnahmen ja auch irgendwie besser sein. Also es ist ja das Ziel so eines Privatsenders, eben mehr Geld durch Einschaltquoten zu machen. Ja, also ich denke mal auch, dass die Umstellung damit zu tun hat, dass bei One Piece ja bald neue Folgen kommen, soweit ich informiert bin. Und dann packt man das natürlich auf den bestmöglichen Sendeplatz. Das ist dann 18.50 Uhr entsprechend. Und Detective Conan dann davor mit zwei Folgen. Ja, ich weiß nicht. Als Entschädigung, nicht. Oder wie meinst du das? Ja, nee, so nun auch nicht. Aber ich weiß nicht, ob ProSieben Max schon überlegt hat, was denn nach diesen 333 Folgen ist. Denn wenn man wirklich neue Folgen zeigen will, was ja die Hoffnung aller ist und was auch heiß diskutiert wird im Internet, überall an jeder Ecke, auch nicht zuletzt bei uns im Conan-Forum und hier im Conan-Cast natürlich auch. Wir haben auch schon eigene Podcasts dazu gemacht. Dann wird es langsam Zeit, die zu synchronisieren. Und das wird dann eng, weil ich denke mal, Anfang nächsten Jahres oder so dürfte man dann durch sein mit den 333 Folgen. Ungefähr jetzt mal so Pi mal Daumen abgeschätzt von mir. Kann bei den Doppelfolgen aber, nee, bei den Doppelfolgen schon schneller. Müsste Ende des Jahres dieses, schon? Ja, oh Gott. Ja, ich glaube schon. Und da ist natürlich dann klar, dass wenn man jetzt in die Synchronisation einsteigt, dass es auf jeden Fall nicht mehr rechtzeitig ist. Und außer natürlich, die Synchronisation läuft schon, wissen wir ja natürlich nicht. Da hätten wir das natürlich jetzt direkt am im Anschluss, aber es ist nicht bekannt, dass synchronisiert wird. Ja, eben. Nee. Das wäre schon komisch. Ja, und ich denke nochmal, wegen der Quoten, die sind ja sehr unterschiedlich, hatte Kevin ja schon gesagt. Da hatten wir auch einmal, dass eine Conan-Wiederholung mit 0% Quote lief, was natürlich rechnerisch irgendwie ein bisschen komisch ist, weil, ja, guck mal, wenn ich zum Beispiel eingeschaltet hätte, habe ich nicht, okay, dann wüsste ich ja, dass nicht 0% wäre, aber. Ja. Genau, aber das ist halt diese geringe Quotenboxdichte, ja, genau. Die erlaubt manchmal keine feinen Werte im unteren Bereich. Und man muss sagen, Animes sind der untere Bereich und werden es auch bleiben. Also, und da kann man sich nicht, also, ne? Ja, genau. Danke. Deswegen denke ich auch, dass ProSiebenMax sehr viel Wert auf diese Online-Mediatheken legt, wo sie ja wissen, wie viele da genau das anschauen. Das ist auch meine Vermutung. Aber wir wissen das ja zu 0%. Wir haben da ja keinerlei Informationen drüber. Es steht ja nicht wie bei YouTube dran, so und so viele haben zugeschaut. Ja, und so viele gefällt mir und gefällt mir nicht. Ja, genau. Das gibt's leider nicht. Von daher ist das Raten ins Blaue hinein. Und man kann sich nur auf die TV-Quoten stützen, die aber wirklich bei Anime nahezu überhaupt nicht aussagekräftig sind. Aber man kann schon sagen, dass die Gesamtzuschauerzahlen bei ProSiebenMax, die sind ein bisschen, hat sich zumindest ein bisschen angehoben. Also dieser Gesamtzuschauer-Senderschnitt. Das stimmt. Also, das hat sich schon ein bisschen verbessert. Ja. Der war vorher bei 1,0 oder so und jetzt ist er halt bei 1,5. Also auch. Ich muss auch sagen, ich hatte das vorher gar nicht auf meinem DVB-T. Hast du schon was gebracht, Detective Conan zu zeigen? Ja, gut, dann machen wir weiter mit der nächsten Meldung. Wir haben ja noch eine weitere Detective Conan DVD-Box und zwar schon die zweite bekommen. Die erschien am 16. Juni. Da hat Kevin auch wieder ein wunderschönes Unboxing für unseren YouTube-Kanal gemacht. youtube.com/Conan News. Was hat das denn damit auf sich, Kevin? Wie findest du die DVD-Box 2? Ja, also äußerlich gefällt sie mir tatsächlich besser als die erste, wobei man natürlich sagen muss, ne, das ist ja leider beschränkt auf uralte Artworks. Ja. Die zum Teil natürlich jeder schon Dutzende und Abertausende Male gesehen hat und manch einer auch gar nicht mehr sehen will, ist halt so, kann man schlecht ändern. Kurz und knapp, die Episoden 35 bis 68 sind jetzt drauf. Ja, damit wären auch zwei Drittel der von Kase besetzten Marke von 102 Episoden auch schon erschienen. Also eine Box kommt ja noch, danach weiß man nicht, wie es weitergeht mit der DVD-Veröffentlichung von Detective Conan in Deutschland. Ja, das Booklet ist ganz nett natürlich, natürlich aber auch lange nicht so gut und umfangreich wie unsere jeweiligen Conan-Wiki-Artikel. naja, also man kann es ansehen, ich habe mir unter anderem schon die Mumie im Wald gegeben, muss ich ja machen. Gegeben, ja. Toll. Gegeben musste ich, ja. Ja, ich habe die mal abgecheckt, ne. Ja, ist gut, es ist gut. Am Ende fällt einem auf, das habe ich ja, glaube ich, letztes Mal gar nicht gesagt, am Ende jeder Folge steht ja dran, also der japanische Autor der Folge, das Produktionsunternehmen und Opening, also japanisches Opening, japanisches Ending, was ja gar nicht zu hören und zu sehen ist in der deutschen Episode, ist skurril, aber war wahrscheinlich eine Bedingung. Lizenzvorgabe. Ne? Genau, eine Lizenzvorgabe. Oh, geniales Wort, danke. Ja, genau. Die Folgen auf 6 DVDs kann man sich geben. Sind halt teuer, aber weiß man ja. Genau, ja. Und die dritte DVD-Box erscheint dann am 15. September. September, ja. Genau, mit den abschließenden Folgen haben wir die 102 Folgen auf DVD veröffentlicht. Zeitgleich ist ja übrigens noch der Release bei Anime On Demand. Da kommen ja jeden Sonntag 2 neue Folgen online. Ja. Offiziell steht dort bis 111 Folgen, es sind aber bei Kase nur 102, also ich denke mal, das ist wahrscheinlich ein Schreibfehler, wenn wir da 111 zu sehen bekommen, würde es mich sehr wundern, das dauert ja auch noch ein bisschen mit dem Release-Rhythmus. Und 2 Wochen nach der DVD Box 3 erscheint ja auch Film 20 auf DVD und Blu-ray sogar, das auch nicht vergessen so in der Hinsicht. Bleibt nur zu hoffen, dass bei der Veröffentlichung der DVD Box 3 nicht wieder ein Fehler passiert, wie in der zweiten DVD-Box, wo ja Episode 39, Feuer und Flamme, falsch betitelt wurde. Ja, genau, das wurde mit irgendwie falsch rüberkopiert, ne, sag ich mal so. Ja. Explosion im Express. Und laut Amazon-Bewertung gab es Aussetzer in Bezug auf Ton, was ich jetzt nicht nachvollziehen konnte. Hab ich nicht gefunden. Nee, bei mir lief alles super. Also bei mir persönlich. Solche Fehler sind jetzt nicht das Ende der Welt, aber es ist ein 60-Euro-Produkt. Und naja. Es sind die kleinen Details, aber... Es sind immer die kleinen Details. Ich meine, im Großen und Ganzen wissen wir ja, was drin ist, ne? Und selbst das macht uns ja nicht allen zufrieden, weil ja viele natürlich gerne auch die japanische Synchro gehabt hätten mit deutschen Untertiteln. Das ist nun mal so. Aber genau, wie du sagst, ich sehe das ähnlich. Diese kleinen Details, die lassen einem dann doch an einem 60-Euro-Produkt, wie du sagst, zweifeln. Und wenn da die... wenn da der Quality-Check nicht stimmt. Es wird mich nicht allzu sehr aufregen. Es gibt ja Leute, die ringen sich extrem darüber auf. Bei mir wäre das jetzt nicht so. Aber wie ihr angesprochen habt, der Preis generell, der muss ja so sein, weil das ist bei jedem Anime so, bei jeder DVD-Staffelbox und das kann euch jeder Verlag sagen. die Dinger sind deshalb so teuer, weil der Absatzmarkt so gering ist. Oh je, und da haben wir schon oft drüber diskutiert. Ja. Das ist ein schwieriges Thema. Ich glaube, das diskutieren wir heute lieber nicht nochmal. Ja, ich denke auch. Nur wieder den Kommentarbereich sprengen. Ich möchte kurz sagen, also wo ich Lasse absolut recht gebe, ist Tonaussetzer. Geht gar nicht. 60 Euro. Wenn das Booklet einen Fehler hat, das ist dann Schlamperei, definitiv. Aber das macht das Produkt nicht kaputt. Ich kann mir dann auch die Folgen angucken. Das möchte ich ja vor allem machen. Ja, genau. Und ja, das Booklet eine falsche, ist ja wirklich... Also ja, wer schaut ins Booklet, bitte. Also. Kevin im YouTube-Video. Also, ja, okay. Aber ich sag mal, wenn die Episode die richtige Episode drauf ist, ist ja in Ordnung. Nur wenn es halt die falsche Episode gewesen wäre, ich glaube, das wäre ein fataler Fehler gewesen. Also das ist falsche Folge drauf. Das wäre so hart gewesen. Dann. Also bei den meisten wäre das ja sogar egal, aber wenn da irgendwelche Spoiler... Dann einmal, ey, ich glaube, dann hätten sie erst recht alle gekauft, weil sie mal Sammlerwert haben wird. Die erste Auflage mit falscher Episode. Geil, oder? Wow. Wo gibt's denn sowas? Ich glaube schon, dass das je nach Episode gar nicht mal so auffällig wäre. Also, dass das vielen Leuten egal wäre, die nicht so viel Ahnung gehabt hätten. Aber wenn da jetzt irgendwelche Spoiler-Charaktere drin vorkommen oder so, dann wäre das ziemlich peinlich. Ja, also halten wir fest, im Netz schwirren auch Fehlermeldungen herum. Ich kann die nicht bestätigen, bis auf natürlich diesen Kopierfehler, Copy-Paste-Fehler im Booklet. Der ist natürlich da, ja. Kann natürlich auch sein, wie gesagt, ich konnte das jetzt auch nicht bestätigen. Ich habe auch nicht nochmal davon gelesen, außerhalb von Amazon. Also vielleicht hat der Typ, der die Review geschrieben hat, irgendwelche Probleme mit seinem DVD-Player oder so, keine Ahnung. Ja, also Ruckler bei mir, es war super. Ja, wie man es halt vom Fernsehen kennt. So sollte es sein. Egal, machen wir weiter. Genau, ja, wir haben noch eine Filmkritik zu Film 21 hier im Petto. Der purpurrote Liebesrevue verlief ja im Kino und sogar noch ein zweites Mal im Kino. Das war am, wann war das? 18. Juni lief er nochmal im Kino, es war ein Sonntag diesmal, da hatte er also quasi jeder Zeit. Genau, und da hat Kevin sich die Mühe gemacht und eine Filmkritik geschrieben. Worum geht's denn da? Ja, also natürlich, also um den Film natürlich, ne? Ich habe die Kritik so schnell wie möglich geschrieben, um noch frische Erinnerungen und Gedankengänge aufzugreifen. Ja, also insgesamt ist halt komisch, ne? Karuta wird, wenn man keine Ahnung hat, dann muss man wirklich mitlesen. Und wer nicht so gut lesen kann, oder wer mit der Geschwindigkeit des Mitlesens von Untertiteln nicht ganz klarkommt, der hat es nicht ganz leicht auch zu verstehen, was Karuta ist wirklich. Ich denke persönlich, man kann es gut erschließen, aber das muss ja nicht auf jeden zutreffen. Ja, das Turnier fand ich etwas zu wenig. Ich hätte gerne mehr vom Turnier gesehen, als nur ein paar ganz schnelle Szenen wie bei RTL. Bam, bam, und dann kommt hier nochmal eine schnelle Szene und dann wird hier eine Karte hingeworfen und dann bam und dann, ja, fand ich nicht so hübsch. Ansonsten hat mir der Film ja sehr gut gefallen. Und wie ich schon schrieb, dass Heiji Hattori endlich mal filmtauglich gemacht wurde. Also meiner Meinung nach ein Film, in dem Heiji endlich mal wirklich glänzt. Also ist meine Meinung, ne? Meine Meinung. Und, ja, deine falsche Meinung. Danke. Und so denke ich, dass das... Ja, also war ein schöner Film. Ich finde, auch gerade dadurch, dass das Turnier nicht so viel gezeigt wurde, war es ja gerade... eher unwichtig, dass man über Karuta Bescheid weiß. Weil über das Kartenspiel an sich muss man eigentlich während des Films nicht so wirklich was wissen. Es kommt schon eher darauf an, dass man weiß, was auch nicht so wirklich erklärt wird, dass eben japanische Gedichte verwendet werden. Genau, aber das ist es ja halt auch. Das wird ja auch nicht erklärt. Also ich meine, hätten die jetzt irgendwie Mau Mau gespielt oder so, dann wäre es was anderes gewesen. Aber das ist das Ding. In Japan... Karuta ist ein Spiel, was man zum Beispiel traditionell an Neujahr spielt. Das ist da einfach ein Kartenspiel wie Mau Mau. Ja, das ist einfach, das kennt man in Japan halt. Und deswegen wird es vermutlich auch nicht erklärt, weil in Japan will man sagen, natürlich kann ich Karuta spielen, haben wir immer Neujahr. Ich kenne keinen Mau Mau in Japan, kann ja auch sein. Ich nehme an, das wird im Booklet dann stehen. Ja, das Booklet kommt ja irgendwann. Das ist halt ein sehr universelles Kartenspiel in Japan. Natürlich nicht auf dem Level mit Turnieren und so, aber wie gesagt, traditionelles Neujahrsspiel von daher. Und ich glaube, in Japan weiß auch ziemlich jeder, was das Hyakunin Ishu ist. Diese 100-Gedichtsammlung, die ja gespielt wird. Aber es ist halt, da sieht man, dieser Film ist nicht... Also ich habe es für mich dann als eine Art Klatschmemory, ne, dann verstanden. Ja. Klatschmemory, das trifft gut. Damit kommt man, ja. Damit kommt man ja im Prinzip auch gut durch. Es hat eine Weile gedauert, bis man es versteht. Ich fand es jetzt kein Filmkiller, sondern, also nicht den Killer in ihren Augen oder so, sondern, es musste sein, sondern, ja, es war halt ein Kritikpunkt. Absolut berechtigt dann in dem Fall, stimme ich zu. Ansonsten haben wir noch eine weitere Meldung, und zwar, dass Rüdiger Evers die Rolle als Professor Agatha abgibt. Was hat das denn damit auf sich, Kevin? Ja, es wurde ja schon öfters vermutet, unter anderem wurde ja Rüdiger Evers schon einmal überraschenderweise umbesetzt. Meister Kayo von Dragon Ball wurde gesprochen neulich von Kaspar Eichel. Das ist übrigens bei Detektiv Conan Jirokichi Suzuki. Jirokichi meinst du? Danke. Und da hat man natürlich schon ein paar Gerüchteküchen im Internet gesehen. Und die konnten wir bei conannews.org beenden tatsächlich. Und darüber informieren, dass Rüdiger Evers unausweichlich und unumkehrbar quasi zurücktritt, keine weiteren Auftritte, Sprechrollen und oder Verantwortlichkeiten mehr als Sprecher, Schauspieler oder auch Dialogregisseur mehr plant oder annimmt und erst oder sich ja aus seinem beruflichen Leben zurückzieht. Natürlich dann aus privaten Gründen. Allerdings muss man auch sagen, das Alter spielt ja mit. Ne? Also ich meine, man ist ja nicht doof, man sieht ja, wie alt er ist. Über 80 Jahre alt, ich meine bald 81. Das ist schon ein stolzes Alter, also. Kann nicht jeder so lange arbeiten, ne? Also. Ja, irgendwann will man auch mal in Rente gehen und einfach sich hinlegen, Beine hoch. Wir wollen das ja schon alle seit der ersten Klasse. Ja. Ja, hochverdienter Rücktritt, würde ich mal behaupten. Also jahrelang wirklich phänomenale Synchronarbeit geleistet. Der ist ja kein unbeschriebenes Blatt, ne? Also ich gehe mal ganz kurz in die Synchronkartei und dann sieht man schon, ne, er hat ja fast 600 eingetragene Rollen gehabt. Ne? Also viele Rollen sind ja nicht eingetragen, auch Werbetrailer werden nicht eingetragen, auch Hörspielrollen werden ja nicht eingetragen, weil das ja eine Film, wenn die Synchronkartei ja nur Film- bzw. Serienrollen listet. Also da kommt was zusammen und da ist auch was bei ihm zusammengekommen, nicht nur als reiner Synchronsprecher. Von daher definitiv verdienter Rücktritt, noch viel mehr verdienter Rente. Besser später als nie, ne? Also so gut du kannst oder so gut sie können, Beine hoch und die letzte Zeit genießen. Den schönen Lebensabend auf sich zukommen lassen. Dankeschön, Herr Evers. Ja, vielen Dank für die schöne Synchronisation. Also die Stimme bleibt auf jeden Fall in Erinnerung. Dann haben wir noch eine Meldung aus dem Manga-Bereich in Deutschland. Da ist am letzten Donnerstag der 91. Manga-Band erschienen. Falls ihr diesen Podcast rechtzeitig hört, das war der 29. Juni. Da machen wir natürlich auch wieder einen eigenen Themen-Podcast zu. Der kommt dann recht bald. Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen schon mal und dann viel Spaß mit unserem Themen-Podcast. Das wird auch wahrscheinlich dann erstmal der letzte Themen-Podcast zu einem Con-Band in längerer Zeit. Denn es wird ja auf Amazon.de schon der Band 92 gelistet und Amazon listet ihn momentan für den 11. Januar 2018. Ja, das sind ja, Platzhalter, ne, wie immer. Egmont Manga haben auf ihrer Webseite noch nicht mal eine Seite dafür, aber Amazon war immer so grob richtig. Jetzt auch bei Band 91 hatten sie irgendwie lange 1. Juli drinstehen, obwohl es am 29. Juni erscheint. Was Conan, finde ich, aber sehr gut getan hat, also mir zumindest als Leser. Ja, es wird sehr gut getan. Nicht vor Anfang 2018 wahrscheinlich kommen, der nächste Band. Und ja, da macht sich jetzt bemerkbar, dass wir so schnell durch die Bände gerast sind, als noch was da war. Ja, ist logisch. Aber die Frage ist halt, ob das nicht wirklich abreißt bei so ein paar Leuten, die das jetzt erstmal zur Seite legen und dann irgendwann feststellen, sie haben eigentlich gar kein Interesse mehr daran. Nach 91 Bänden meinst du, irgendwer merkt, ist Schluss, also. Nee, nicht wirklich Schluss, sondern einfach auf unbestimmte Zeit. Im Moment habe ich kein Interesse daran und im Moment gebe ich kein Geld dafür aus. Kann passieren. Wir haben ja hier in Deutschland auch noch, um die Zeit zu überbrücken, bald die Best in the West Hegiatori Sonderband Collection Deutschland exklusiv. Und Special Black Edition Part 3 kommt ja auch noch. Nicht zu vergessen. Das stimmt. Es ist halt kein neuer Band, sondern nur noch eine Sammlung. Genau. Ja, aber die Fälle sind ja auch gut. Also HG-Fälle sind immer super angekommen. Organisationsfälle sind auch immer super dabei. Also da denke ich mal, könnte es eine schlimmere Pause geben. Genau, ja, und Active Conan läuft ja weiterhin im TV, erscheint als DVD. Also, ja, ich weiß nicht, was es da zu meckern gäbe. Wenn, ja gut, Film 20 erscheint dann auch bald. Also es ist viel gesorgt, noch viel Stoff da dieses Jahr. Genau. Richtig. Und in Japan kommt auch neuer Stoff nach. Es wurde mal wieder ein neuer Sonderband angekündigt, der wahrscheinlich nicht nach Deutschland kommen wird, nämlich die Dead or Alive Selection. Da könnte man als Cover so ein schönes Wild-Western-Poster nehmen, so tot oder lebendig, gesucht. Als Cover hat man vier verschiedene Color-Artworks zusammengeschmissen, nämlich die Schlüssellöcher von Shuichi Akai, Bourbon, Conan aus Kapitel 500 und Ran aus da, wo sie Akai an der Telefonzelle trifft. Also, jetzt bin ich ein bisschen geknickt, ehrlich gesagt. Da haben sie ordentlich Photoshop angeschmissen und bringen uns eine Collection, in der scheinbar der Fall des Schwarzen Ritters mit Shinichi drin sein wird und der Matsuda-Fall. Gut, ich schätze mal, das wird in Deutschland das Schicksal der Double-Face-Selection erhalten, nämlich gar nicht erscheinen. Ja, kommt auch am 18.07. raus, wo auch Detective Conan Band 93 in Japan erscheint und Magic Kaito Band 5. Wow, cool! Und da haben wir uns beim letzten Mal noch gefragt, wie machen die das in Japan? Und jetzt ist inzwischen klar, die veröffentlichen sowohl die normale Edition mit diesen roten Covern für 463 Yen. Mhm. Was und ich echt am selben cool Tag finde. Auch gleichzeitig die Treasure Edition für 720 Yen. Dann mit dem weißen Cover und laut Shop-Seite werden dann Farb-Artworks da drin sein und vermutlich wieder der Kommentar von Aoyama. Die Magic Kaito-Kapitel, die da drin sind, hatten keine Farbseiten an sich, aber es gab schon ein Sunday-Magazin-Cover für diese Kapitel. Also schätze ich mal, dass die dann in irgendeiner Form drin sind. Und vielleicht verwursten sie dann noch ein paar andere Farbartworks dafür. Das würde ich als spoilerfreie Zone hier interpretieren. Ja, bevor es dann um meinen Rauswurf geht, möchte ich ja noch sagen, Philipp und ich waren ja wieder bei TV-Synchron in Berlin zu Gast. Wir haben dann die Synchronarbeiten nochmals näher beleuchten dürfen, bedanken uns bei Kase, bei TV-Synchron, auch natürlich bei Karen Lehmann, mit der wir, wenn ihr das hier hört, auch schon ein Facebook Q&A hatten, bei dem ihr Fragen stellen konntet, die sie euch, sofern sie, durfte, wollte, konnte, auch beantwortet hat. Und ich danke euch fürs Mitmachen und vielleicht hattet ihr auch ein bisschen Spaß dabei. Immerhin werden ja solche Fragen nicht jederzeit beantwortet und überhaupt solche Q&As sind ja sehr selten, auch gerade von Dialogbuchautoren, Synchronregisseuren und anderen beteiligten Menschen. Ja, lest gerne auch unseren Bericht auf conannews.org. Er wird euch gefallen. Ja, und schürt die Vorfreude auf den nächsten Film umso mehr. Gut, dann sind wir auch durch mit der spoilerfreien Zone, mit dem Kevin-Abschnitt in diesem News-Podcast. Und damit muss ich dich leider rauswerfen dann tatsächlich. Es tut mir wieder leid. Ja, vielen Dank, dass du dabei warst. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss, bis nächstes Mal. Ja, springen wir über zum japanischen Anime. Da sind wieder mal 4 neue Episoden erschienen. Wie sollte es anders sein? Okay, es kann anders sein, aber diesmal sind 4 Episoden erschienen. Episode 861 und 862, wieder ein Zweiteil, der auf Manga basiert. Derselbe Tatort wie vor 17 Jahren. Und den Fall wird uns jetzt Olli kurz vorstellen. Bitteschön. Ja, es geht endlich weiter. Ich habe noch Lasses Worte im Ohr. Kann sich noch jemand an folgende Situation erinnern? Ja. Und ja, endlich lohnt sich das Erinnern wieder. Endlich geht es weiter. Wir kriegen noch mal kurz Informationen. Es ging ja da um im Prinzip ist der Name Koji Haneda aufgetaucht, was Ai in der Episode davor halt am Ende erwähnt hat, dass dieser Name 2 Reihen unter Shinichis Namen stand, also auch als Opfer gelistet ist und damit war Ende. Beziehungsweise vor 11 Episoden. Ja, genau, vor einer Ewigkeit ist es her und jetzt sind wir im Haus von Professor Agasa, wo halt Conan im Internet über den Koji Haneda-Fall recherchiert, da auch einiges halt über Koji an sich rausbekommt und halt auch über den Umstand sozusagen des Falles, dass der Koji Haneda damals in Amerika war, um dort Schach zu spielen, an einem Turnier teilzunehmen. Aber dazu ist es leider nicht gekommen, denn er wurde an dem Abend davor in seinem Hotelzimmer ermordet. Ja, und außerdem war halt auch in dem Hotel eine Amerikanerin, Amanda Hughes hieß die, glaube ich, oder? Ach, ich weiß es, ich hab's nicht so mit den Namen. Hughes, ja, das ist er. Genau, und ja, die wurde halt sozusagen auch ermordet. Ja, der Tatverdächtige in dem Fall war damals der Bodyguard von Amanda, weil den kannte nämlich keiner. Man musste halt, hatte eigentlich auch kaum Informationen über den und später war der dann auch verschwunden. Und das Markante war an dem Tatort halt, dass Glassplitter auf dem Boden lagen und dass teilweise dort auf diesen Glasscherben halt Buchstaben zu finden waren. Und ja, diese Glassplitter erinnern Professor Agassa dann plötzlich an einen Anruf von Inspektor Maigret. Der hat ihn nämlich angerufen und für heute Nachmittag, also damals als die Episode lief, an dem Tag für heute Nachmittag an einen Tatort bestellt, wo halt auch Glasscherben zum Einsatz kamen. Und alle fragen sich ja, warum wurde der Professor extra dafür angerufen? Weil der Professor eine Schere erfunden hat, die an diesem Tatort gefunden wurde. Ja, dann taucht plötzlich auch Okia auf, der mal wieder zu viel gekocht hat und sein Curry teilen möchte. Und dann beschließen sie sozusagen alle zu diesem Tatort zu gehen und sich den Fall mal anzusehen, weil er halt auch Parallelen zu dem Tatort von Haneda aufweist. Und dann wollen halt Agassa, Ai, Conan und und Okia, genau, oh Gott, wollen dann da hingehen. Und Okia meint dann aber zu Ai, ja, es ist nicht unbedingt notwendig, dass du mitkommst. Und ja, dann bleibt Ai halt zu Hause. Und er bittet dann auch noch Camel darum, auf Ai aufzupassen, denn Camel ist momentan nebenan in Shinichis Haus zu Gast. Ja, dann besuchen sie halt den Tatort, werden dort von Takagi empfangen, der ihnen halt kurz die Umstände erklärt. Das Opfer ist ein Boss einer Immobilienfirma, der wurde tot im Badezimmer aufgefunden. Und ja, der Verdächtige ist eigentlich ein Bekannter von ihm. Oder der hat zumindest die Leiche gefunden. Und Conan und Okia denken dann natürlich, ja, er ist der Täter. Aber der kann es nicht gewesen sein, weil nämlich die Bodyguards den vorher durchleuchtet haben und halt auch den Eingang die ganze Zeit im Blick hatten. Und ja, deshalb kann er es eigentlich nicht gewesen sein und es stellt sich dann halt die Frage, wie ist der Täter überhaupt ins Haus gekommen und vor allen Dingen, welche Tatwaffe hat er benutzt, weil halt die Bodyguards am Anfang oder am Eingang halt jeden durchleuchtet haben, auch mit so einem Metalldetektor und dadurch konnte eigentlich der schwere Gegenstand, mit dem das Opfer erschlagen wurde, nicht sozusagen ins Haus gelangen. Ja, und das ist sozusagen der mysteriöse Mordfall und ja, wie gesagt, die Parallele zum Haneda-Fall ist halt, dass auch viele Glasscherben dort gefunden werden am Tatort mit Buchstaben teilweise drauf und ja, Okia und Conan ermitteln dann halt und um jetzt ein bisschen schneller voranzuschreiten, sie lösen dann den Fall halt in der zweiten Episode auf und decken dann halt auch das Geheimnis sozusagen oder die Parallele um den Fall zu Akasa damals oder Koji Haneda halt auf und ja, finden einen Hinweis auf Rum, der ja schon vor einiger Zeit angedeutet wurde. Also der ja Zweitbeste in der Organisation sozusagen. Also es wird spannend. Ja, und deshalb kann ich die Episode eigentlich auch jedem Conan-Fan empfehlen, sich die mal anzusehen. Also nicht allein deshalb, weil es jetzt endlich mit der Manga-Umsetzung weitergeht, sondern eben halt auch, weil wir die beiden, ja, weil wir viele Hauptprotagonisten in den Folgen sehen und weil wir halt auch vor allen Dingen diese Parallele haben halt und den Hinweis auf Rum und ja, wie das dann sozusagen, wie dann Okia und Conan sozusagen verdeckt dann auf diese Lösung dieses Rum-Rätsels dann am Ende kommen, das war schon sehr spannend, das mit anzusehen. Also, ja, würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen und eine genaue Bewertung habe ich mir jetzt noch gar nicht überlegt. Auf jeden Fall 4 oder 5, also auf jeden Fall im oberen Bereich, also schaut's euch auf jeden Fall gerne selber an. Vielleicht haben ja noch ein paar andere eine genauere Bewertung, aber ich liege auf jeden Fall mindestens bei, also sagen wir mal 4,5 von 5 Scheren. Schnippschnapp. Ja, also ich bin bei 4 Glasscherben, würde ich meine Bewertung anpassen, weil mir hat nicht so gut gefallen, was sonst Lasse immer noch bemängelt, die Animationsqualität war nicht so. Er hätte sonst auch bemängelt, ganz ja, klar. War nicht so kommt gut. Vielleicht noch. Ja, hat mir auf jeden Fall nicht so gut gefallen und ansonsten der Fall an sich, na gut, war jetzt nicht so spektakulär. Es ist halt dieser, wenn man nur einen Verdächtigen hat, ja gut, wer ist denn dann der Täter? Also ich weiß nicht, bin ich nicht so der Fan von, muss ich sagen. Und ansonsten, was mir dann wieder sehr gut gefallen hat, war dann am Ende dieser Übergang, wo es dann zu Rom ging. Da gab es nochmal so eine schöne Animation. Das haben sie dort im Anime sehr gut umgesetzt. Das hat mir gut gefallen. Aber man darf sich, glaube ich, nicht blenden lassen, nur weil wir jetzt eine Manga-Umsetzung hatten nach so langer Pause und zu sagen, okay, ja, das war jetzt sehr geil. Das war natürlich wesentlich besser als die Filler, aber 5 waren es nicht. Also da gibt es, denke ich, bessere Fälle. Ich würde nur 4 Glassplitter vergeben. Ja, dem würde ich mich so anschließen. Was ich vor allem sehr störend fand, war, dass man, hatten wir auch schon gesagt, am Anfang erstmal eine ellenlange Wiederholung machen musste, was denn so passiert ist in der Story bisher, weil man eben so viele nicht handlungsrelevante Folgen dazwischen gepackt hat. Und das hat mich einfach, ja, tierisch genervt, dass man erstmal, ich glaube, 5 Minuten oder was tatsächlich rekapitulieren muss, was bisher passiert ist. Und das sollte eigentlich nicht sein. Naja, gut. Also ich bin auch bei 4 von 5 Glasscherben, was ich was. Moment. Das war ja kein Rekapitulieren, das war alles neue Informationen. Ach so. Das wussten wir alles vorher nicht. Okay, dann siehst du mal, wie weit die alten Episoden schon weg sind. Ja, ich hab's nicht mehr in Erinnerung. Gut, dann sind's neue Informationen. Ja, es wäre nötig gewesen. Also ich habe schon vorher spekuliert, wie das die Anime-Produzenten umsetzen wollen. Und dann hat man irgendwie gemerkt, also es ging dann Schlag auf Schlag, eine Information nach der anderen. Dann denkst du so, ja, wie sind wir jetzt da reingeraten? Also dass der nicht direkt angeschlossen wurde an den Fall nach dem Passwort der Eheschließung. Das war wirklich, wirklich ein harter Schnitzer. Also das war echt hart. Ja. Hatten wir auch schon vielfach diskutiert. Ja. Das lassen wir lieber beiseite. Ja. Aber das schmälert natürlich dann auch ein bisschen die Folge, wenn man dann so direkt ins kalte Wasser geworfen wird. Definitiv, ja. Ja, es ist halt nicht mehr so spannend, weil man ja vorher die Spannung, die man aufgebaut hat, schon längst wieder vergessen hat. Machen wir weiter mit den nächsten beiden Episoden. Episode 863, 864, der Mordfall des Geisterdetektivs. Und den Fall wird uns jetzt Johannes kurz vorstellen. Ja, richtig. Erfreulicherweise ist hier kein Cliffhanger, der durch irgendwelche Filler unterbrochen wird. Es geht gleich weiter mit einer Umsetzung aus Band 90. Und Conan ist quasi, so wie ich das jetzt sagen würde, auf dem Rückweg von dem Fall gewesen, ist zu Fuß und macht sich Gedanken über Rum und über die Information. Rick versucht das nochmal zu rekapitulieren, was er da so herausgefunden hat, wie das eigentlich mit dem Gift ist, was Ei erfunden hat, was ihre Eltern erfunden haben. Und in der Detektei bekommt er dann ein Telefonat mit von Kokoro, der angerufen wird und quasi engagiert wird für eine Fernsehsendung. Zusammen soll er das dann vorstellen mit Yoko Okino. Deswegen ist er dann lässt sich dafür begeistern. Und wie immer. Ja, und zwar soll er dann mit dem Geisterdetektiv Gaito Hotta zusammen einen Fall aufklären, und zwar den Mordfall von Koji Haneda vor 17 Jahren, wie das der Zufall so will. Hatten wir im vorigen Fall gerade drüber gesprochen und jetzt zufälligerweise ein Geisterdetektiv, der sich um denselben Fall urplötzlich interessiert. Conan ist natürlich dann, lässt sich dann auch nicht lange bitten und sie begeben sich zu zweit, Kogoro und Conan, in das Hotel, wo dieser Geisterdetektiv wohnt und treffen sich dort mit dem Regisseur, kommt bei so einem Treffen mit dem Geisterdetektiv, wollen sich da alle in seinem Hotelzimmer versammeln und erstmal eine Besprechung machen, und der hat aber auch schon eine Kamera dabei, wollen auch schon mal ein bisschen was filmen. Naja, kommt aber leider gar nicht dazu, denn sie klingeln und er ist gar nicht zu Hause, scheint zumindest so. weil es öffnet niemand. Plötzlich entdeckt der Regisseur eine Nachricht, die er bekommen hat, wo drin steht, ich werde umgebracht, helfen Sie mir. Und alle, sie sind sehr schockiert. Er geht direkt runter, versucht einen Pagen zu holen. Dauert alles sehr lange, bis er dann endlich wieder da ist, der Regisseur mit dem Pagen. Dann schaffen sie es endlich, die Tür zu öffnen, und just in diesem Moment zerbricht Glas und ein Teller. Und sie haben den Verdacht, dass jemand geflohen ist in ein Hinterzimmer, und während Kogoro die Tür öffnet, sehen sie noch einen Schatten, der vom Balkon springt. Das führt sie dann, davon entdecken sie die Leiche, und das führt sie dann ins Nebenzimmer. Und überraschenderweise treffen sie dort auf Masumi Sera, die dort in dieses Hotel eingezogen ist. Und Kogoro und Conan vermuten verständlicherweise, dass der Täter auf ihren Balkon geflüchtet ist, weil das war die einzige Fluchtmöglichkeit. Also durchsuchen sie quasi bei ihr das Zimmer nach dieser flüchtigen Person, können sie aber auch dort nicht finden. Und nach einer kurzen Untersuchung der Räumlichkeiten von Masumis Hotelzimmer gehen sie wieder rüber in das andere Zimmer und versuchen dort mit Inspektor Megure und Takagi den Fall aufzulösen. Wie genau der Geisterdetektiv getötet wurde und wie es geschafft hat, vor allen Dingen der Täter zu entkommen, das schaut ihr euch am besten selber an, den interessantesten Part. Ich muss sagen, um gleich zu der Bewertung zu kommen, mir hat die Folge eigentlich ganz gut gefallen. Wir haben ja dasselbe Setting wie vorher, dass quasi eine Charakter mit eingeführt wurde, neben dem Pagen, der als Verdächtiger betrachtet werden kann. Der Fall selbst stellt sich natürlich schon die Frage, wie hat der Täter das gemacht, wie das aufgelöst wird, auch mit dem Probieren. Wo sie den Fall nachstellen und versuchen auch, wie ist diese Teller kaputt gegangen, was hat die Baustelle unten drunter damit zu tun und warum hat er das Auto so komisch geparkt. Ich fand das eigentlich ganz interessant. Und natürlich Special Guest in dieser Serie Mary, das ist natürlich, das hat den Fall nochmal auf eine bessere Stufe gehoben. Hier geht's wieder weiter mit Mainplot, sehr interessant. Allerdings gab es für mich einige kleine Aussetzer, die haben mir echt nicht gut gefallen. Das war einmal die Umsetzung von Mary, wie sie unter dem Balkon geklettert hatte in dieser Serie. Also das war eine ganz verrückte Animation. Also da hat sie sich irgendwie den Arm noch so halb verdreht. Das wirkte total unnatürlich. Und da habe ich mir gedacht, war das im Manga auch so? Und dann habe ich nochmal nachgelesen. Und es war tatsächlich im Manga auch anders oder realitätsnah, sage ich mal, dargestellt, als es im Anime der Fall war. Und da gab es so eine andere Animation, wo Sera Conan anschaut, wo man nochmal den Eckzahn sieht. Und währenddessen hat sie dann aber gesprochen und dann hat man als irgendwie den Eckzahn noch so flackern sehen dazwischen, und das war irgendwie gut gemeint, aber es war auf jeden Fall eine wirklich ganz furchtbare Umsetzung. Also das hat mir gar nicht gefallen, und war auf jeden Fall nicht so nice. Und das andere, was mir dann nur aufgefallen ist, was man jetzt der Episode nicht anlasten kann, allerdings erinnere ich mich da noch dran, dass wir da im deutschen Manga drüber gesprochen haben, als wir den Podcast zu Band 90 gemacht haben. Da ging es nämlich darum, ganz zum Schluss gibt es nochmal einen Überraschungsauftritt von ein paar Herren in Schwarz, und die haben dann nochmal sowas gesagt, wo dann Lasse dann gemeint hat über den schlafenden Kogoro, der schlafen gelegt werden muss, und da hatte Lasse dann nochmal gesagt, ja, also wie es im Deutschen übersetzt wurde, war es irgendwie auf jeden Fall merkwürdig oder schlicht falsch, und das hat man dann in der Serie selbst nochmal gesehen. Also das war dann tatsächlich schon ein grober Schnitzer, der zumindest im deutschen Manga passiert ist, wollte ich nur noch mal anmerken. Ist aber auf jeden Fall, kann man der Folge jetzt nicht ankreiden. Muss dann aber sagen, wegen der schlechten Animationsqualität erreicht es auch hier die Episode. Trotz relativ guten Falls keine 5. Ich weiß nicht, Fliegen passt, glaube ich, ganz gut, die aus der Tasche fallen. Deswegen sind es bei mir nur 4, die ich vergebe. Noch eine kleine Randnotiz zu den angesprochenen Herren in Schwarz. Ein interessantes Detail, was auch im Forum bemerkt wurde, ist, dass im Conan denkt ja, während er am Anfang rekapituliert, denkt er ja auch daran, wie Ginny damals in Folge 1 das Gift gab. Und aus irgendeinem Grund haben sie in dieser Animation, die sie neu gemacht haben, beziehungsweise vielleicht sogar aus Episode 1 gerippt haben, Jins Haare wieder braun gemacht oder braun-blond, dieser Ton, den er im Anime zunächst mal hatte, obwohl er später in der Folge und auch während Con noch an ihn zurückdenkt, silberne Haare hat. Also möchten uns die Anime-Macher offensichtlich erklären, dass das früher halt so war und der hat sich einfach geändert und das lassen wir jetzt weiterhin so? Ich denke einfach, dass sie halt in dieser Szene an dem Original dranbleiben wollten und das eventuell deren einziger Gedanke war oder die hatten überhaupt gar keine Zeit nachzudenken, dass der doch in anderen Szenen ganz anders aussieht, weil da arbeiten ja auch schon einige Leute mit dran, die sich eventuell untereinander nicht mehr absprechen. Aber ich hätte gesagt, du hattest das, glaube ich, sogar geschrieben im Forum, dass du vermutest, dass das Kontinuitätsgründe hat, dass man dann einfach sagt, genau. Okay, der war halt in den Episoden 1 bis 300 oder was auch immer mit braunen Haaren dargestellt. Und dass man dann halt gesagt hat, gut, im Rückblick zu Episode 1, wo das halt so war, hat man das dann auch nochmal jetzt übernommen, auch mit neuerer Animation. Ich hätte nur vielleicht gedacht, dass sie jetzt, wo sie es in Episode 1, dem Remake von der ersten Folge, ja immer Silber gehabt haben, also die korrekte Farbe aus dem Manga, dass sie das jetzt vielleicht hier auch machen, aber das Redcon sie offensichtlich nicht, sondern behalten das bei. Ja, wenn sie es so machen wollen, das stört ja nicht großartig. Das andere, was sie noch gemacht haben, ist, nämlich am Ende von Episode 1, den Jin und Wodka noch einen zusätzlichen Auftritt gegeben haben, der so im Manga nicht passiert ist, wo Jin und Wodka nämlich aus irgendeiner Tiefgarage losfahren mit Jins Porsche. Ich fand's cool. Ja, ich muss aber auch sagen, mir hat's auch gefallen. Also, dass man wie würde es gerne anteasern quasi von dieser Szene. Ich dachte, was kommt denn jetzt? Und dann kam auf einmal Jin und Wodka. Wow, wie geil! Weil Mary ja vorher gesagt hat, löst den Fall schnell, bevor sie, wer auch immer sie, den sie gemeint hat, sein soll. Und dann kommt Jin und Wodka. Das ist zwar schon nett und eine nette Irreführung, die ja so auch mal im Manga vorkommt, wo irgendwas mal in der Richtung passiert. Aber ich muss sagen, als Kenner der Manga-Geschichte war das doch schon hart lächerlich, ehrlich gesagt, dass sie das als Ende genommen haben, weil man halt weiß, was am Ende der Folge 2 passiert, nämlich gar nichts. Und gar nichts. Ja, es ist halt, es ist ja nicht so, dass sie dann irgendwie vor dem Hotel stehen und sagen, ja, wir kamen leider gerade zu spät oder sowas, sondern die fahren ja einfach wirklich nur rum, weil es halt in der Originalszene keinen Bezug dazu gibt. Und ich meine, war das jetzt nötig? Na, vielleicht. Ja, also ich sag mal, zum Anteasern war es jetzt nicht schlecht, denke ich mal. Also es war natürlich, kann man sich natürlich drüber streiten, wenn es nicht im Manga drin ist, ob das ein guter Übergang ist. Aber ich muss sagen, mir hat es dann doch gefallen, wo dann also die ganz harte Kritik kann ich daran nicht verstehen, weil ich fand es dann doch, ist dann auf halt das, dieses spielerische Freiraum, den dann die Anime-Produzenten haben und ich denke, das haben sie da okay umgesetzt. Oder beziehungsweise mir hat es gefallen. Noch kleine Randnotiz von mir, ich fand, in der ersten Episode bin ich nicht ganz so warm geworden mit der Performance von Atsuko Tanaka, der Synchronsprecherin von Mary. Ich fand irgendwie in der ersten Episode, sie hatte ja bisher in der Serie noch nicht so viel Text, das war jetzt eigentlich, glaube ich, diese beiden Episoden war echt mit das meiste, was sie bisher gesprochen hat am Stück. Und ich fand sie in der ersten Episode irgendwie so ein bisschen, bin ich nicht mit warm geworden, aber in der zweiten Episode war ihre Performance dann deutlich besser. Das kann ich nachvollziehen. Das ist mir aber auch aufgefallen, muss ich sagen. Vielleicht musste sie sich erstmal reingrooven so ein bisschen. Meinst du? Also vielleicht ist die echt neu und musste noch so ein bisschen üben oder sich in die Person reinversetzen, die sie aber synchronisiert. Ja gut, ist die Frage, ob sie das jetzt alles auch an einem Tag aufgenommen haben, weil ich muss sagen, mir ist es auch aufgefallen, ich weiß nicht, ob es nur Episode 1 war, es war auch sogar noch ein bisschen Episode 2, wo ich gesagt habe, mit der Sprecherleistung, das ist aber auf jeden Fall noch Steigerungspotenzial. Also ich meine, das kann natürlich schon mal passieren. Vielleicht hat sie gerade vorher was anderes gesprochen und musste sich erstmal reingrooven. Das hat man auch zum Beispiel bei Kape Yamaguchi gemerkt, der ja Shinichi und Kaito spricht. Als die Aquarium-Folgen war, hatte Kape Yamaguchi ja erst vorher Magic Kaito 1412, 24 Episoden Kaito vertont. Und da hat man an seinem Shinichi noch so ein bisschen gemerkt, dass er noch so ein bisschen im Kaito-Modus ist. Was dann auch über die Folgen besser wurde. Vielleicht kamen die gerade aus irgendeiner anderen Session einen Tag vorher. Ja. Ich meine, Atsuko Tanaka ist ja legendär für ihre Rolle als Major Kusanagi in Ghost in the Shell. Weswegen Gosho Hayama sie natürlich auch ausgewählt hat, weil der ist ja so ein alter Filmfreak. Es ist ja nicht so viel verraten, dass Mary in der Zukunft nochmal reden wird. Sie hat ja auch viel wichtigen Text. Und auch in dieser Folge war ja auch allein ihr Monolog am Ende mit dem Monster in der Dunkelheit und Vertrau Konnen Edogawar nicht. Ich stelle mir ihre Stimme dafür auch sehr cool vor und in der zweiten Episode war es dann Gott sei Dank auch. Da war das dann cool, weil sie hat ja diese leicht monotone, tiefe Frauenstimme, die ist natürlich auch cool. Und ich hoffe, dass das dann in Zukunft auch gleich in der ersten Episode so abgerufen werden kann. Dann machen wir weiter mit den nächsten Episoden, die noch kommen im Juli 2017. Was hat es denn, oder was erwartet uns in diesem Monat, Lasse? Erstmal Anfang Juli, seit 2013 macht der Anime da immer eine Pause. Warum auch immer, da ist kein Feiertag, aber hat sich so eingebürgert. Dann machen wir erstmal mit einem Filler weiter, was jetzt nicht ganz so schlimm ist, weil das Ende und der Anfang der nächsten Manga-Handlung nicht so eng verknüpft sind, dass man jetzt nicht einen Filler dazwischen schieben könnte. Nämlich der lästernde Beo. Ein Beo ist ein Vogel, wenn man das kennt. Ja, klar. Ja. Und es ist ein Detective Boys-Fall. Yay. Wow. Danach geht's weiter mit dem Zweiteiler Die Bühne des Verrats, die entsprechenden vier Kapitel mit Verrat im Namen aus Band 90 umsetzen. Und dann enden wir den Monat mit einem weiteren Filler, nämlich der alte Buchladen, dem man eine Pfeife hört. Oh. Also es wird nach dem Titel her vermutlich auch mal wieder ein Detective Boys-Fall. Das klingt so nach etwas, wo die Detective Boys ermitteln würden. So ein großes Mysterium. Ja. Was man auch verschmerzen kann, weil es gab hier die zwei Kapitel und die drei Kapitel dann in Band 91, die ihr vielleicht schon gelesen habt. Der nächste Fall, der knüpft zwar auch so ein bisschen an den vorherigen Fall an mit dem Verrat, aber jetzt auch nicht so stark, als dass man nicht einen Fehler dazwischen schieben konnte. Aber ich finde, es sollte trotzdem dann im August dann gleich mit dem Dreiteiler zum Nullfall weitergehen, wo dann ja auch Momichioka das erste Mal auftauchen wird. Im deutschen Manga ist das ja schon passiert und dann jetzt im Anime, im regulären Anime, hoffentlich in diesen Folgen. Solange es bei einem Filler bleibt, genau. Ja, hoffentlich bleibt es dabei, weil wenn man das Ende kennt von dieser Geschichte und den Anfang von der nächsten Geschichte, dann ist das sowas, wo die Charaktere schon mal so eine Gelegenheit haben sollten, das in der Zwischenzeit mal zu regeln. Und nicht 11 Episoden warten. Gut, dann machen wir mit dem japanischen Manga weiter und da gehe ich mal wieder ab an Lasse, der uns jetzt über die neuesten Kapitel, die da so erschienen sind, ausführlich berichten wird. Genau. Im letzten Kapitel sind wir Ran in ein Café gefolgt, beziehungsweise nicht nur wir, sondern auch Kon und Kogoro, denn sie haben ein geheimnisvolles Date vermutet. Doch Ran hat sich nur mit Sonoko und Masumi getroffen und Reiseführer über Kyoto durchgelesen, denn sie planen einen Ausflug. Aber bevor Ran Kon erklären kann, was das für ein besonderer Ausflug ist, passiert der Mordfall in dem Café, bei dem ein Kellner, der ein ziemliches Arschloch ist und einen Blog betrieben hat, wo andere Cafés schlecht gemacht hat, ermordet wird. Und natürlich gibt es drei Tatverdächtige, die ihn alle hassen. Zu Recht. Und tatsächlich ist es ein Fall, Conan tut fast nichts im Ermittlungsteil. Conan hat, glaube ich, nur drei Dialogzeilen vor dem Endteaser, denn er denkt viel mehr darüber nach, was Rans geheimnisvoller Trip ist, als über den Fall. Und da denkt Masumi schon, ah ja, habe ich den mal vorher gelöst, aber dann sagt Conan, ach, den Fall, ja, habe ich sofort beim ersten Blick durchschaut. Aber das andere beschäftigt mich viel mehr. Und da denkt sich Masumi, ich war so nah dran. Diesmal hätte es doch klappen können. Naja. Sie löhnt dann aber immerhin den Großteil der Aufklärung. Im letzten Kapitel kann auch den Trick erklären, wie ein Vorhängeschloss aufgebrochen wurde. Dazu braucht man nur zwei Schraubenschlüssel. Ein Trick, den Gosho Aoyama offensichtlich aus einem YouTube-How-To genommen hat, weil da gibt es tatsächlich diesen Trick, gibt es auf YouTube zu sehen von irgendwelchen so Wissenskanälen. Und ich wette, irgendeinen davon hat Gosho gesehen und sich gedacht, das baue ich als Trick ein. Als dann aber der Täter zu benennen ist, versagt Masumi, weswegen natürlich unser aller Gott Shinichi immer wieder eingreifen darf und den Fall zu einem befriedigenden Abschluss führt. Doch das Rätsel um Rans geheimnisvollen Ausflug, das konnte er einfach nicht lösen, was ihm natürlich ordentlich den Spott von Masumi, Sonoko, vor allem Sonoko, und na, Rand findet es eher niedlich, aber sie lacht auch über ihn einbringt. Und dann erklären die drei Mädchen ihm, was das für ein geheimnisvoller Ausflug ist. Es ist die große Oberschulklassenfahrt. Wow, jawohl. Cool. Und da denkt sich Shinichi doch glatt, oh mein Gott, da will ich unbedingt auch mit. Und Conan verabschiedet. Und dann sieht man am Ende des Kapitels, ja, Conan macht einen Monat Pause, dann sehen wir uns dann wieder, sagt Gosho Aoyama. Und man denkt sich so als Fan, wir waren so nah dran an Kapitel 1000 und jetzt in einem Monat Pause. Ja, er muss jetzt erstmal wieder sich neues Gegenmittel besorgen, ne? Ja, der Fall war ganz nett, aber es ist halt ein Aufbaufall dafür, was uns ab jetzt erwartet, nämlich die große vierstellige Nummer 1000. Dam, dam, dam. Ja, die Pause begründet sich wahrscheinlich vor allem dadurch, Gosho Aoyama hat uns nämlich mitgeteilt über Animal Crossing. Da gibt es ja immer die kleinen Kurzmitteilungen von ihm. Denn Gosho Aoyama war tatsächlich in Kyoto und hat dort Material gesammelt und sich durch Ramen- und Früchtesalat-Shops durchgefressen. Aber vor allem hat er Material gesammelt. Für Detective Conan natürlich. Und ja, Kapitel 1000. Was können wir erwarten? Hier ist, was wir wissen. Die Mädchen haben sich jetzt schon, haben sich für die Oberschulklassenfahrt informiert, Reiseführer über Tokio alle gekauft, Kyoto. Die sind Kyoto und Tokio, ne? Und es ist ziemlich sicher, also es wird in Kyoto spielen. Das ist der Fall in und um Kapitel 1000, der uns jetzt vermutlich ab dem nächsten Kapitel 997, das Anfang Juli erscheint, erwarten wird. Wir wissen, dass es eine Love-Comedy werden wird. Das hat Gosho Aoyama oftmals angekündigt. Seit Anfang des Jahres, seit der Let's Talk Day war, hat er gesagt, das wird eine Love-Comedy. Und inzwischen ist auch ziemlich sicher klar, dass Shinichi wieder auftreten wird als er selbst. Denn im Movie 21 Booklet gab es ein Interview mit Gosho und da hat er gesagt, dass für Kapitel 1000 hat er eine Liebeskomödie für unsere Oberschüler geplant, nämlich für Shinichi und Ran. Und es wird mal wieder Zeit. Und Heiji und Momiji werden auch auftauchen. Das ist ja, war auch halb zu erwarten, da Kyoto Momijis Heimatstadt ist. Zudem hat Gosho auch nochmal in der Show on Sunday jetzt gesagt, Shinichi taucht oftmals zu wenn an Meilensteinen des Manga auf, zum Beispiel beim 20. Jubiläum, das war der Aquariumfall, oder zum Start des Anime, das war der Fall mit Heiji. Jetzt steht hier Kapitel 1000 vor der Tür, nicht wahr? Ja, also ziemlich sicher, spätestens in Kapitel 1000, wenn nicht sogar schon vorher, wie in London vielleicht, wird Shinichi zurückkehren. Und vermutlich wird Ran sein Liebesgeständnis erwidern, denn die Oberschulklassenfahrt kann man vielleicht vergleichen mit der Studienfahrt im Gymnasium in der Oberstufe, in der 12. Klasse, wenn man auf dem Gymnasium war hier in Deutschland, ist so eine 4- bis 5-tägige Reise, die im japanischen Schülerdasein so als Highlight der Schulzeit gilt. Das ist die unvergessliche große Reise. Die Abschlussfahrt sozusagen. Ja, fast. Und die wird auch in vielen anderen Mangas oftmals benutzt für zum Beispiel Romance-Subplots. Und naja, es ist ja kein Geheimnis mehr inzwischen. Wir werden eine Love-Comedy mit Shinichi und Ran bekommen und Momiji und Heiji werden dabei sein, also vermutlich auch Kazuha. Die wurde zwar bisher nicht explizit genannt, aber ja, es wird keine Love-Comedy mit Heiji und Momiji geben, ohne Kazuha. Und zudem haben wir auch immer noch Soshi Okita, den Crossover-Charakter aus Yaiba, der im letzten Manga-Fall im Kendo-Turnier dabei war und der seinen Glücksbringer-Anhänger verloren hat in Tokio und der von Sato aufgesammelt wurde, was bisher auch nicht aufgeklärt wurde. Also vermutlich wird sich Ran zu diesem Zweck, wahrscheinlich wird Sato sie bitten, hey, hier ist dieser Anhänger von diesem Oberschüler, du fährst nach Kyoto, kannst ihm den zurückgeben. Und vermutlich wird sich Ran dann mit Soshi Okita treffen, was natürlich bei Shinichi, der es vielleicht wahrscheinlich missverstehen wird, zu einigen Eifersuchtssachen führen kann. Könnte ich mir gut vorstellen. Ach so, also ich finde, es ist eigentlich sehr absehbar. Also ich stimme dir in allem zu, was du gesagt hast, weil ich musste auch nicht lange drüber nachdenken, um mir schon sicher zu sein, dass es ungefähr darauf hinausläuft, weil wenn die Klasse mal eine Abschlussfahrt macht, ne, Shinichi den ganzen Unterricht schwänzen, aber das Beste nicht verpassen wollen, will er natürlich auch mit. Logischerweise will er auch Ran beschützen, wenn die irgendwo hin verreist. Ne, das wird wahrscheinlich auch so einer seiner Gründe sein können. Deshalb gehe ich mal 100% davon aus, dass Shinichi da auftauchen wird und ich gehe auch 100% von einem Liebesgeständnis aus, was entweder das zwischen Heiji und Kazuha sein wird, um die es ja auch ziemlich krass geht, oder dass die beiden das am Ende mal wieder verkacken und dafür allerdings Shinichi endlich mal eine Antwort von Ran bekommt. Ja, dann stellt sich mir allerdings die Frage, wie geht es danach mit der Story weiter? Naja, das wird dann wieder aufs Eis gelegt und dann hören wir ein paar. Aber das kann man doch nicht einfach so aufs Eis legen. Ich meine, Shinichi ran, oh, wir gehören zusammen und dann, oh, Shinichi wieder weg und dann... Ja, Shinichi sagt einfach, ja, ich liebe dich, warte auf mich. Ich habe viel zu tun, aber ich komme schon wieder. Sonoko und Makoto führen auch eine Fernbeziehung, also... Ja, das ist in der Serie jetzt nicht das Problem. Also es gibt ja bestimmte Tropes innerhalb der Manga-Erzählung, der große Oberschul-Trip gehört natürlich allgemein dazu, aber auch, es gibt meistens so einen Star-Player darin, der zu spät kommt oder der spät kommt, von dem alle anderen dachten, er kommt nicht und so. Und das ist dann meistens in den anderen Mangas so ein Typ, der ist halt der coole Junge der Schule, der will halt, der hat keinen Bock und sagt, ich komme nicht mit. Und dann kommt er doch mit. Und ich meine, bei Shinichi macht das ja dann sogar doppelt Sinn, dieses Trope anzuwenden, weil keiner rechnet wahrscheinlich damit, dass er auftaucht. Also, nur wir. Ja, nur wir. Wir wissen es. Weil Gush Ayama es uns verraten hat, genau. Und was natürlich viele Leute gedacht hätten oder gehofft hätten, vermute ich mal, ist die schwarze Organisation. Aber damit brauchen wir wohl absolut gar nicht zu rechnen. Ich bin schon zufrieden, wenn die ein bisschen im Porsche rumfahren. Durch Kyoto. Das Größte, was haupttechnisch passieren wird, vermutlich, oder sollte, ist, dass... wenn Shinichi an dem Trip eben teilnimmt, dass er dort natürlich auf Masumi Sera treffen wird. Yes! Endlich! Und das ist so ziemlich haupthandlungstechnisch die größte Entwicklung, die vermutlich in, also was auch immer sie besprechen, irgendwas wird passieren zwischen den beiden. Und wenn es nur Masumi ist, die, selbst wenn sie sich nicht unterhalten, wenn sie ihn allein sieht, wird sie an irgendwas denken bestimmt. Oder ich meine, sie haben sich ja vor, wir wissen ja inzwischen, da wir jetzt im Manga-Spoiler-Bereich sind, dass sie sich vor 10 Jahren getroffen haben am Strand und Shinichi hat ja eben auch daran gedacht, dass die kleine Schwester eben Masumis Mutter ist, die auch geschrumpft ist. Und zwischen den beiden gibt es auch einiges zu sagen und ich bin mal gespannt, wie Shinichi das alles, ich meine, das ist schon ziemlich viel, ne? Wir haben Heiji und Momiji und Kazuha, Shinichi und Ran, Shinichi und Masumi und da wird ja vermutlich noch irgendein Fall passieren. 10-Kapitel-Fall. Ja, es ist möglich. Auf jeden Fall. Ich meine, Kapitel 1000 kriegt man nicht immer. Nö. Also ich hoffe, dass es auch tatsächlich ein 10-Kapitel-Fall wird. Aber dann wünsche ich mir, dass eher wie bei in Band 58, der Clash of Red and Black, dass da viel in die Kapitel gepackt wird und nicht einfach nur ein ganzes Kapitel lang Tennisbälle hin und her geschlagen werden und dabei finstere Monologe geführt werden. Denn so kommt man natürlich auch auf seine 10-Kapitel. Hust, hust, London. Hust, hust. Ja gut, das werden wir ja alles sehen, dann noch in den nächsten News-Podcasts besprechen, die dann die kommenden Monate natürlich kommen. Ich möchte den Cast an dieser Stelle gerne beenden. Ihr könnt ja gerne eure Spekulationen zu Kapitel 1000 gerne hier in die Kommentare schreiben oder auch bei uns ins Konnenforum, konnenforum.org. Oder ihr lest natürlich die Kapitelzusammenfassung unter anderem von Lasse auf connennews.org. Ihr schaut vielleicht auch im Wiki vorbei, connenwiki.org. Oder bei Facebook, facebook.com/connennews, twitter.com/connennews, instagram.com/connennews, youtube.com/connennews. Oder ihr abonniert uns bei iTunes oder ihr macht alles zusammen. Bei iTunes sind wir als Connencast zu finden oder Connennews. Einfach gerne dort abonnieren. Ich bedanke mich fürs Zuhören, sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und schönes Warten.